Um genügend Energie für die nächtlichen Reparaturarbeiten zur Verfügung zu haben, mobilisiert das Wachstumshormon das im Fettgewebe eingespeicherte Fett. Dabei sind es vor allem 4 einfach umzusetzende Regeln, die Ihnen helfen, die Ausschüttung Ihres Wachstumshormons natürlich, langfristig und dauerhaft zu steigern. Erstens, früh zu Abend essen. Wenn Sie früh genug eine reine Eiweißmahlzeit zu sich nehmen, idealerweise zwischen 17 und 19 Uhr, aber auch bis 22 Uhr ist noch okay, hat der Verdauungsstoffwechsel genügend Zeit, bereits in den frühen Abendstunden zur Ruhe zu kommen. Dabei sinken die Werte für Insulin, Blutfette und Blutzucker auf ein niedriges Niveau. Und genau das ist ein optimaler Reiz für das Überlebenszentrum, mehr Wachstumshormone auszuschütten. Zweitens, abends eiweißreich und kohlenhydratfrei essen. Wenn Sie abends reichlich Eiweiß mit Gemüse und Salat zu sich nehmen und dabei auf die Kohlenhydrate verzichten, unterstützen Sie die Bildung des Wachstumshormons optimal. Drittens, Bewegung am Abend. Wer zu viele Funde auf die Waage bringt, dessen Körper produziert nicht mehr so viel Wachstumshormon wie der eines normalgewichtigen, gesunden Menschen. Bewegung am Abend verbrennt nicht nur Kalorien, sondern treibt auch die Ausschüttung des Wachstumshormons in ganz neue Höhen und ist damit ein wichtiger Schritt hin auf dem Weg zu einer guten Figur und einem gesunden Gewicht. Und viertens, früh ins Bett. Bereits etwa 1,5 Stunden nach dem Einschlafen beginnt das Wachstumshormon in der Tiefschlafphase zu arbeiten. Und die Energie dafür holt es sich direkt aus den Fettdepots. Diese können jetzt angezapft werden, weil die Insulinkonzentration im Blut dank der richtigen Abendmahlzeit niedrig ist. Der größte Störfaktor ist eine spätabends eingenommene, mit tierischem Eiweiß gemischte Kohlenhydratmahlzeit. Sagen wir beispielsweise Käse- und Wurstbrote oder Salami, Pizza und Fruchtjoghurt. Denn dieses Essen lockt reichlich Insulin, das dann die nächtliche Fettverbrennung wieder bis zu 5 Stunden blockiert.